Schön. Ja. Guten Tag, mein Name ist Ali Alice und ich bin der zuständige Arzt für Sie. Ich würde gerne das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Wie heißen Sie? Ich heiße Tim Schröder. Tim Schröder. Schröder. Und Vornamen bitte? Tim, Tim. T-I-M. Okay. Tim Schröder, ne? Ich bin ein Mit Mann, ne? SCH wie Schule. Ö R-O Umlaut D-E-R. wie. Können Sie wiederholen, bitte? S-C-H Ja. R Ja. O Umlaut, also Ö Ja. D-E-R. Schröder. Die dritten Schröder, Schröder. Schröder, VER. S-C-H-R-Ö D wie Düsseldorf. ER. Okay, danke schön. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 58 Jahre. Schröder, ne? Also sage ich das richtig? Ausdrücke ich das richtig? Schröder, ne? Schröder, sagen Sie genau Ja, richtig, ja? Schröder, okay. Wie bitte, wie alt sind Sie denn? 58 Jahre. 58. 50, ne? Okay. Wann wurden Sie ganz genau geboren? Am 12. März 64. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, ich wiege noch 70 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,80. Danke schön für die Information. Herr Schröder, was fürchten Sie uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, wissen Sie, ich habe mit einmal so heftige Bauchschmerzen. Und ich habe so Darmprobleme. Also mal habe ich Durchfall, mal bin ich komplett verstopft. Und jetzt sind die Schmerzen um den Bauch rum oder im Bauch so heftig geworden, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal dringend zum Arzt kommen. Also das ist ganz unangenehm. Insbesondere ist es ganz schlecht, wenn ich auf die Toilette muss, egal ob ich Verstopfung habe oder ob ich Durchfall habe, dann habe ich solche Schmerzen. Ja, und ja, das krampft sich alles so zusammen. Das sind so Wellen. Mal gehen die Schmerzen ein bisschen zurück und dann sind sie wieder ganz stark. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass ich ein bisschen schlecht Luft kriege. Also auch wenn ich mich nicht anstrenge, bin ich so ein bisschen luftnötig. Und wenn ich eine Treppe hochgehen muss oder eine schwere Tasche tragen, dann komme ich richtig aus der Puste, ja. Okay, verstanden. Also seit wann haben Sie diese Beschwerden am Anfang, wie Bauchschmerzen, ich meine, ja? Ja, das sind so guter Monat, 5 Wochen, 6 Wochen. Okay, also Atemnot. Seit Auch, wann das hat so haben ungefähr gleichzeitig zusammen angefangen? angefangen. Okay. Also, ich möchte kurz zusammenfassen. Ja, Sie haben seit 5, 6 Wochen heftige Bauchschmerzen, also mit Durchfall und Verstopfung. Also sie ist krampfartig, wellenförmig, ja, so. Und so gleichzeitig leiden Sie an auch Atemnot, ja. Ist das Ja, eine, so kann man sagen, ja. ja, ist das Und ein. schlapp fühle ich mich. Ich fühle mich allgemein total schlapp und habe so das Gefühl, puh, es schmeckt mir nicht, ich kann nicht gut schlafen. Also ich bin so ganz unzufrieden mit mir. Müdigkeit haben Sie angeleistet. Okay. Sind die Schmerzen, also Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Also von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerzen entspricht, ja, und 10 unerträgliche Schmerzen. Wo würden Sie Ihre Schmerzen einschätzen? Ja, also vielleicht so ein bisschen über der Hälfte, so bei 6 vielleicht. Okay. Also unerträglich ist natürlich ganz was anderes, aber ja. Das sind schon starke Schmerzen, ja. Das ist eine krampfartige Schmerzen. Ja, also die kommen wirklich wie so Wellen. Ne? Okay. Also strahlende Schmerzen also, irgendwo hinaus, zum Beispiel oben oder unten. Ne, eigentlich sind die überwiegend so um den Bauchnabel herum. So, da habe ich das so wie im, so, als ob das die Zielscheibe ist. Ja. Ja? Und mitten im Bauch. Da sind die Schmerzen aber direkt ausstrahlen, irgendwo hin tun die nicht. Also ganz Bauch meinen Sie nicht? Nee, das tut. Also überwiegend ist es so um in der Mitte. In der Mitte. Mhm. Ja. Am Anfang war auch da oder eigentlich sind die von Anfang an da, die Schmerzen, ja. Da war immer da, ja, okay. Ist Ihnen aufgefallen, gibt es bestimmtes was Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel essen, trinken oder... Da ist mir jetzt eigentlich nichts aufgefallen. Also was ich schon gesagt habe, also wenn ich auf die Toilette muss, wenn ich also Stuhlgang habe, dann sind die Schmerzen in dem Augenblick gerade ziemlich kräftig. Nach dem Toilette meinen Sie oder vor dem Toilette? Eigentlich während ich auf der Toilette gehe, auf die Toilette gehe. Ach ja, okay. Mhm. Und also gibt es etwas, das diese Schmerzen lindert oder verstärkt, außer bewegen? Ja, Sie haben gesagt, Sie haben so seit auch, leiden Sie auch Müdigkeit, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was das besser macht. Also vielleicht Ablenkung, ne? Wenn ich mal nicht dran denke, dann geht es mir ein bisschen besser, ja. Okay. Also sind die Schmerzen dauerhaft da oder? Die sind schon dauerhaft da, aber manchmal kommen die halt verstärkt dann sich, so ja. Mit Schwung. Ne? Hm? Gegen Sie diese Schmerzen etwas eingenommen oder? Nein. Eine Schmerzmedikamente oder? So. Also ich hab wohl Ibuprofen im Haus, weil ich halt immer mal wieder Probleme mit den Knien habe und da kann ich Ibuprofen nehmen, aber ich habe jetzt dagegen eigentlich nichts eingenommen, weil mir das irgendwie so neue Schmerzen waren. Okay. Frau Schröder, also... Ich bin ein Mann. Ich meine, ein Mann. Tim ist ein Mann. Entschuldigung, ja, das ist etwas schwer, ja. So. Herr Schröder, war Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Haben Sie sowas bemerkt? Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, nein. Sie haben eine Müdigkeit, ja, Abgeschlagenheit, deswegen frage ich. Ja, ich bin vielleicht total schlapp, ja. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Oh ja, nachts schwitzig, tüchtig, das stimmt, ja. Mhm. Ich meine, jetzt war es natürlich auch sehr heiß im Sommer. Da schwitzt man schon auch von alleine, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mehr war als sonst. Okay, aber Sie haben Fieber nicht bemerkt, ja? Ich habe Fieber nicht gemessen, aber ich habe mich auch nicht wirklich fiebrig gefühlt. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie einen Durchfall haben, ja? Ja. Wie viel mal müssen Sie täglich auf die Toilette gehen? Ja, manchmal 4-mal am Tag. Dann kommt so ein ganz klein bisschen. Und manchmal kann ich 4 Tage nicht. Ne? Oh, manchmal leiden Sie unter Verstopfung, ja. Ja? Mhm. Und dann traue ich mich natürlich auch nicht, irgendwas dagegen zu tun, weil ich dann genau weiß, boah, dann sitze ich wieder einen ganzen Tag und habe nur Durchfall. Ne? Okay. Waren Sie schon mal beim einem anderen Arzt wegen dieser Krankheiten? Ja, also vor langer Zeit war ich jetzt in Behandlung und immer wieder bei meinem Arzt wegen Hämorrhoiden, die ich habe. Und die sind immer wieder behandelt worden, aber das sind ja andere Beschwerden. Ja. Also damals gibt es nicht ähnliche Beschwerden, ne? Was anderes Nee, war. ist mir halt nur aufgefallen, was weiß ich, das Übliche, dass das unangenehm ist und dass der Blut im Stuhlgang ist und sowas, ne? Und das habe Ja. ich gesehen und ja, das kenne ich also auch so vom Aspekt her. Aber Okay. solche Schmerzen hatte ich da ja Ah, nicht. ich verstehe. Also, Herr Schröder, wie ist Ihr Appetit? Na, zurzeit ist der nicht so gut. Wie meinen Sie? Also, Also zurzeit schmeckt es mir nicht besonders. Ich, okay, Appetitlosigkeit, okay. ja, nee, es ist nicht so toll. Ich habe auch Also, tatsächlich ein bisschen abgenommen. Ich habe so in der letzten Zeit 3 Kilo abgenommen, ist mir aufgefallen. Die was Hosen meinen Sie, rutschen letzte so ein Zeit? bisschen. Können Sie eine bestimmte Zeit geben? Also 3 Monate? Ja, ich wiege mich ja nicht so oft. Also ich denke 6, 8 Wochen so, ne? Okay. Herr Schröder, haben Sie Probleme ein- oder durchschlafen, ja? Einschlafen klappt nicht so gut, ja. Okay. Haben Sie noch sonst etwas Ungewöhnliches bemerkt, Herr Schröder? Möchten Sie Na, ich noch glaube, ich etwas sagen? habe ihn alles erzählt, alles andere. Was Sie haben. Okay. Rauchen Sie, Herr Schröder? Ja, das muss ich ja zugeben, ja. Ich rauche Und wie ordentlich. viel oder seit wann? Und seit wann? Ich rauche jetzt seit 15 Jahren und ich rauche 2 Packungen am Tag. Oh. Ja, ich habe Das viel ist etwas Stress, ich ein bin bisschen viel, Lehrer, ja. ne? Zwei Und Punkte. in der Schule darf man zwar nicht rauchen, aber dafür zu Hause dann umso mehr. Und wenn ich korrigiere und Ich Unterricht verstehe. vorbereite, dann rauche ich halt viel. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke schon, was weiß ich, abends mal 1, 2 Gläser Wein. Ja. Ein, zwei Flasche, meinen Sie? 1, 2 Gläser. Gläser. Haben Sie Kontakte mit den Drogen? Ja, ich habe höchstens mal mit den Schülern Ärger. Ich bin Lehrer und da hat man an der Schule schon mal Ärger mit Drogen, aber ich selber habe da nie was probiert, nein. Ja, das ist sehr gut. Herr Schröder, ich möchte über etwas Ihre Vorerkrankungen, Krankgeschichte etwas wissen. Ja? Gibt es bestimmte Vorerkrankungen bei Ihnen bekannt, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Schilddrüse oder chronischen Darmerkrankungen? Also was ich habe, das ist seit 10 Jahren bekannt, das ist ein bisschen erhöhter Blutdruck. Da nehme ich morgens eine Tablette Valsartan. Und dann hat man irgendwann festgestellt, ich hatte ich immer so saures Aufstoßen und das ist mir nicht gut bekommen. Und dann hat mein Hausarzt mir Omeprazol verschrieben, das nehme ich jetzt. Sie haben gesagt, dass Sie Knieprobleme auch haben, oder? Ja, genau. Und Das habe Hämorrhoide. ich seit 2 Jahren, dass mir beide Knie bei Belastung wehtun, ja. Okay. Und Hämorrhoiden, haben Sie auch Und genau, die Beschwerden? Hämorrhoiden, ja, die machen mir jetzt auch seit ein paar Jahren zu schaffen. Da sind schon mehrfach so Bandligaturen gemacht worden. Und das letzte Mal war vor 2 Monaten. 2 Monaten. Mhm. Gut. Und noch was? Das war alles, oder? Na, das reicht ja wohl, ne? Ja, Sie haben. Mhm. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, außer, also Sie haben gesagt, dass Sie wegen Bluthochdruck Valsartan, oder? Mhm. Valsartan, ernähren Sie sich Dosis und wie häufig nehmen Sie das an? Oder wie oft nehmen also Sie ich weiß, an? Ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Ich nehme da morgens eine und Omeprazol nehme ich meistens eine. Und wenn ich mal mehr Beschwerden habe, nehme ich da auch mal 2 Tabletten. Mhm. Ich verstehe. Okay. Herr Schröder, leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben beide noch. Also leiden ihre Familienangehörigkeiten an chronischen Erkrankungen? Ich meine, so. Nee, meine Mutter ist topgesund und bei meinem Vater hat man jetzt festgestellt, dass der Darmpolypen hat, aber das wie bitte? Ich habe nicht ganz. Also die Mutter ist gesund, aber der Vater, der hat Polypen im Darm. Ah, ja, das hat man bei so einer Darmuntersuchung festgestellt und hat da ein bisschen was entfernt. Also das ist nicht gefährlich, aber es ist etwas gefunden, ja? Eine ja, genau. Das ist einfacher was, ein einfacher Polypen, meinen Sie, ne? Genau, also das war irgendwie nichts Aufregendes, ja. Okay. Dann haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister, nein. Okay. Ich möchte etwas Ihre Familienstandwissen. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Leben Sie mit Ihrer Familie zusammen? Naja, die Kinder sind schon erwachsen, die sind aus dem Haus. Aber ich wohne mit meiner Frau natürlich zusammen, ja. Gut. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe 2 erwachsene Kinder. Und sind Sie gewohnt? Gesund? Ach, leider, der eine Sohn ist doch auch stark erkrankt. Da hat man vor 6 Jahren hat man da Hodenkrebs festgestellt. Und der bitte, ist dann welche Krebs? Bitte? Welche Krebs haben Sie genannt? Hodenkrebs. Hodenkrebs, oh, tut mir leid. Und das war natürlich ein Schlag ins Kontor, aber er gilt jetzt als geheilt. Okay, das freut mich, ja. Das ist aber gut. Also, was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrer. Schon Lehrer, ja, ne? Sie haben schon gesagt, ja. Mhm. Ah, okay. Und ich habe einige Fragen vergessen. Herr Schröder, haben Sie in der letzten Zeit Ausland gewesen? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden, Entschuldigung. Ich wiederhole, haben Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Ja, waren Sie im Ausland? Ob ich im Ausland gewesen bin? Nein, ich war nicht im Ausland. Nein. Okay. Sind Sie gegen Corona oder Kindheit-Impfung? Ja. Haben Sie schon? Ja, geimpft? Also ja, da ist mein Hausarzt ganz gründlich. Gegen Corona bin ich 3-mal geimpft, auch wegen der Schule natürlich, klar. Und nein, da bin ich auf dem aktuellen Stand. Ja, das ist gut. Also, und noch eine Frage, die letzte. Reagieren Sie allergisch auf irgendwas, zum Beispiel Pflanzen, Staub, Pollen oder ich habe tatsächlich eine Allergie. Und zwar auf Paracetamol. Ne, das hat man irgendwann mal festgestellt, als irgendwie so ein Fieberinfekt war. Mhm. Und da habe ich mit einmal so einen juckenden Ausschlag bekommen. Und das darf ich also nicht mehr nehmen. Okay, ich nehme an, außer Paracetamol. Nee, sonst ist nichts. Sonst nicht mehr, okay. Zumindest weiß ich von nichts, ja. Herr Schröder, vielen Dank für Ihre Information, so ausführliche. Sie haben alles erzählt. Und vielen Dank für Ihre Geduld. Ja. Möchten Sie ja, was machen Sie denn jetzt gegen meine Schmerzen? Was machen Sie? Was können Sie denn dagegen tun? Ja, also ich möchte ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Ja. Also es ist so früh, etwas bestimmt etwas sagen. Aber, und was für Untersuchungen machen Sie jetzt? Also als erste Stelle würde ich körperlich untersuchen, ja. Danach vielleicht Blut abnehmen und einen Ultraschall durchführen, ja. Vielleicht Sie haben Hüsten, deswegen eine Röntgen nehmen, Thorax, Brust, Röntgen aufnehmen. Ist das denn nötig? Ich habe doch Bauchschmerzen. Warum muss man dann die Brust röntgen? Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie gleichzeitig eine Hüsten haben, ja? Eine Hüsten haben. Ach so, weil ich keine Luft kriege. Ja, da haben Sie natürlich recht. Ja. Deswegen möchte ich Ihre Lungen auch ja, das kann man ja. Die Strahlendosen sind ja heute nicht mehr so gut. Ne? Ja, das ist etwas Schlimmes, aber das ist nötig, ja. Und was kann man gegebenenfalls, ja, CT, ja, also Computerse Tomographie, ja, Abdomen durchführen oder Brustbereich. Aber das ist erst, wenn bei dem anderen nichts rauskommt, oder? Ja, das könnte sein, aber das nicht muss, ja. Okay, ja, dann warten wir es ab. Alles klar. Ja. Gut. Das war alles, aber Sie haben so viel Information gegeben. Deswegen weiß ich nicht, wie kann ich das alles so einfach also ich sag mal, sprechen. Bei mir ist es nur eine Seite. Ja, aber Ihre Kopf gibt noch mehrere was. Das ist mir, ich habe auch so eine Seite, aber so kleine geschrieben und kann ich nicht lesen. Vielleicht das. Ich hatte mir tatsächlich auch was aufgeschrieben, wo ich vorhin noch mal gucken musste, ja, das was auch es heißt. Gemerkt. Ja. Und es war natürlich das Horrorwort Hämorrhoiden. Das ist ja. Das ist ja die böse Tücke für jede Sekretärin. Ja, genau. Ich hasse es, ja. Gut, also es schreibt sich wirklich blöd und ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen, ja. Und dann ist es mir aber wieder eingefallen, was es heißen müsste. Ja, okay, dann gönnen wir Ihnen ein bisschen Zeit. Vielleicht hat aber noch jemand Fragen. Ich habe viele Fragen, aber erstmal Kollegen Fragen haben, Kollegen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, Dr. Bündnis, wenn Sie keine Fragen haben. Ja, okay. Hat noch jemand anderes Fragen? Ja, können Sie Ihre Schüttel genau beschreiben? Kann ich natürlich nicht gut. Ja. Vielleicht Schüttel zum Beispiel Verstopfung. Ja, wenn das verstopft, dann ist er natürlich knallhart und man kann immer so ein bisschen die Speisereste erkennen, wenn ich nicht gut gekaut habe, ja. Und wenn ich Durchfall habe, dann ist es halt wässrig mit so Flocken drin. Ne? Haben Sie bemerkt, dass Sie in letzter Zeit Hautveränderungen oder Ja, also meine Frau sagt, ich wäre ein bisschen blass um die Nase, ja. Blass. Wie viel Kissen Sie benutzen? Wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Eins. Wie viele Treppen steigen Sie, auch wenn Sie stehen bleiben oder Luftnot haben? Ja, also zurzeit muss ich tatsächlich auf jedem Treppenabsatz stehen bleiben. Ja. Früher Sie bin haben ich schon ja gesagt, beim Belastung, Sie haben schon. Ja, husten Sie? Richtig husten eigentlich nicht, nein. Ich habe nur das Gefühl, so, dass ich so schnaufen muss, ja. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpern oder Herzklopfen? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay, diese Beschwerden plötzlich anfangen, oder? Nochmal bitte? Diese Bauchschmerzen, diese Beschwerden, haben sie langsam oder plötzlich begonnen? Puh, das kann ich gar nicht sagen, weil vielleicht haben die schon vorher mal angefangen, aber irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo man merkt, da ist was. Jetzt tut's weh und das hört nicht wieder auf. Vielleicht eher plötzlich als langsam. Sie haben gesagt, aufstoßen. Ja, das ist schon länger, dass ich so ein bisschen saures Aufstoßen habe. Ne? Wie viele Jahre? 5 Jahre. Sind Sie einmal Gastroskopie durchführen? Und dass sie so einen Schlauch da, ja, das haben die mal gemacht, ja. Ist damals gewesen, ja. Ja, welche Befunde? Daraufhin habe ich dann das Omeprazol bekommen. Ja, okay. Gastritis, ein. Ja, irgendwie so, was weiß ich, wegen Stress oder so, ne? Dass ich ein bisschen viel Säure hatte. Hm? Das war's. Gut. Dr. Alici. Und vorab, keine Fragen müssen. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ach so, ja, ist er aber nicht. Sie haben einmal, ja. Impfung, Bandligation gegen Hämorrhoidalen. Ach so, das sind die Hämorrhoidaloperation, stimmt. Ja, die habe ich ja angegeben, aber sonst habe ich keine OP. Und Impfungsstatus? Sie haben geimpft. Hat er gefragt. Als Corona und. Hat er gefragt. Die Kindheit. Okay. Gut. Impfung. Können Sie schon? Mögen Sie schon? Faktality? Weiß ich nicht. Probiert mir mal. Ich kann nicht meine schriftlich. Haben Kollegen andere Fragen? Können wir gerne noch ein paar Minuten anfangen, Ali? Ja, genau. Okay. Mehr als schief gehen kann es nicht. Also. Frau Oberärztin, hätten Sie große Zeit für mich? Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ja, natürlich, klar. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, danke schön. Also, Herr Tim Schröder ist ein 58-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns aufgrund seit 5-6 Wochen bestehende Mittelbauchschmerzen, periumplikal Abdomenschmerzen vorgestellt hat. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen krampfartig, wellenförmig und sehr heftig seien. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 6 einzuordnen seien und, beim Bewegung oder etwas Tragen schlimmer geworden. Die Schmerzen seien was noch? Was habe ich noch vergessen? Hat er noch Begleitsymptome zu seinen Bauchschmerzen? Ja, ich suche das, aber ich habe hier nicht gefunden. Ja, Verstopfung, Durchfall, ja, das ist die. Also, ferner sind dem Patienten folgende Begleitsymptome aufgefallen. Er klagt über Diarrhoe täglich 4-mal und Nachschweiß, manchmal Verstopfung, und Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit und noch, er hat in der letzten Zeit, das heißt seit 8 Monaten 3 Kilo abgegeben und abgenommen, Entschuldigung, und er habe auch Einschlafen Probleme. Einschlafprobleme, okay. Und die was haben wir hier? Als an Vorerkrankungen leidet er an Dyspepsie. Dagegen nehme er täglich Omeprazol einmal ein, manchmal zweimal. Und wegen Kniebeschwerden seit 2 Monaten nehme er bei Bedarf Ibuprofen und er leide an Hämorrhoid seit 2 Monaten und hat ihn eine Bandligation durchgeführt. Und er leide an auch Bluthochdruck, Hypertonie. Und dagegen nehme er Valsartan täglich einmal. Er ist Raucher, 30 Packung, ja, Peking, ja, und nehme täglich 1-2 Glas Wein und nimmt kein Drogen. Er sei geimpft und allergisch auf Paracetamol. Und er ist verheiratet, seine Kinder schon erwachsen und leben nur ihre Frau. Mit seiner seine Frau. Frau, seine Frau. Seiner Frau. Eine Sohn, seine einen Sohn, ja, hatte, habe Hodenkrebs mit 6 Jahren und aber so seit er ist, er sei gesund, heilt er. Er ist ein Lehrer und also als Familienanamnese steht nur, sein Vater habe Darmpolyp, aber das ist benigner Polyp, ja. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, Herr Ober, also die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Morbus Crohn hin, ja. Ja, als Differentialdiagnose kommen in Betracht die Gastroenteritis, Magenkrebs, ja, Gastrointestinalkrebs, Kolonkrebs, Pankreatitis, oder nicht. So, aber kann sein, Cholecystitis, ja, Gastritis. Oh je, da haben Sie ein buntes Spektrum. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch, um da was rauszufinden? Ja, als erste Maßnahme würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Ja. Und worauf achten Sie dabei besonders? Ja, als, also zuerst möchte ich den Patienten auskultieren, danach eine Palpation durchführen und da möchte ich eine akut Abdomen ausschließen. Das heißt, ich möchte untersuchen, gibt eine Loslassschmerzen oder eine Muskelspannung, ja, also Peritonitis, Peritonirritation Befunde besteht oder nicht, ja. Und natürlich, ich möchte auch apparative Diagnosen durchführen, Blut abnehmen und da Blutbild, vielleicht die Leberwerte, Nierenwerte und. Was erwarten Sie denn im Blutbild? Ja, so solche Schmerzen erwarte ich einen. Der ist blass also, und schlapp. Also vielleicht eine so etwas chronische Krankheit, ja, deswegen. Nee, was erwarten Sie im Blutbild? Blutbild, ja, also Blutbild warte ich etwas Anämie, könnte sein, ja. Genau. Und vielleicht könnte auch die Leukozytosen sein, ja. Mhm. Ist nötig. Stimmt, ja. Aber also das war jetzt so das Nächstliegendste, ne? weil der blass ist und müde und schlapp, ne? Dass der wahrscheinlich eine Anämie hat. Anämie. Ne? Aber gleichzeitig okay. Vielleicht die BSG auch Blutsenkung, Geschwindigkeit auch erhöhter sein. Ja? Ja, ob der Entzündung Werte hat, ja klar. Mhm. Und was machen Sie denn noch an Labordiagnostik? Also ich möchte eine Stuhltest durchführen, ja, das heißt. Ja. Auf, ein Stuhltest auf? Also Unterricht, also als körperliche Untersuchung habe ich vergessen. Ich möchte auch gerne eine digitale Untersuchung durchführen. Digitale rektale Untersuchung, logisch, ja. Digitale rektale Untersuchung durchführen. So versuche ich eine Melane geht oder nicht. Genau. Blutung geht oder nicht. Wie ist die Hämorrhoiden? Vielleicht, das war nicht Hämorrhoid. Vorher könnte auch eine Krebs sein, ja, das Rektal. Ah ja, okay. Mhm. Und also operative Maßnahmen würde zuerst vielleicht Sonographie im Bauchbereich durchführen, ja. Ja. Also wie ich gesagt, können wir auch eine Röntgenbild Abdomen und Thorax durchführen. Ja, im Abdomen, was würden Sie da Kontrastmittel geben? Also vielleicht eine Belebung können wir suchen, ja? Eine Verstopfung. Manchmal hat der Patient Verstopfung. Vielleicht er könnte eine Magen oder Magen nicht, aber Kolonkarzinom sein. Deswegen können wir eine Verstopfung Zeichen sehen. Ja, und was wäre denn sicherlich der optimale diagnostische Weg, wenn wir das Kolonkarzinom untersuchen wollen? Also Kolonoskopie, ja. Ja, natürlich, genau. Ja, alles klar. Gut. Was würde denn für den Morbus Crohn sprechen? Also, das ist eine chronische Krankheit, ja, chronische entzündliche Darmkrankheit, ja. Mhm. Meistens betroffene Teil von dem Dünndarm Terminalillum. Ja, die Ende den Bildung. Wie gesagt, chronische, was es dauert so lange Zeit, gibt so spezifischen Symptomen, das heißt wellenförmigen Bauchschmerzen, aber das ist mit einer Schube, ja, nicht wie eine wellenförmig mit ach so, ja, genau, Schube da, da, da sind die, da sind das ja so Schübe, genau. Ja, und, was könnte sein, also die sie sind auch aber das war ja ihre Hauptverdachtsdiagnose, ne? Ja, das war meine Hauptverdachtsdiagnose. Das ist nicht ja. Passt, aber 5, 6 Monate ja. Ist nicht kurze Zeit. Ich gehe mal an die Manöverkritik, ja? Also, in der Fallbeschreibung ist es tatsächlich eine ihrer Differentialdiagnosen, nämlich es ist das Kolonkarzinom. Mhm. Ja? Und der Crohn ist hier als Verdachtsdiagnose, als Differentialdiagnose aufgeführt, aber ja. Was Ihnen vielleicht ein bisschen eine Falle gestellt hat, das ist Ihr Problem mit Zeitangaben. Da stimmten nämlich so einige nicht. Und zwar, ich habe das schon relativ häufig drüber gesprochen, dass das manchmal so zwiespältig ist. Aufgefallen ist mir das einmal bei dem Sohn mit dem Hodenkarzinom. Ja, der hatte nicht mit 6 Jahren, sondern vor 6 Jahren. Das Hodenkarzinom tritt ja normalerweise bei jungen Männern auf. Ja, und also der hatte das nicht mit 6 Jahren, sondern seit oder vor 6 Jahren ist es aufgetreten und dann ist der behandelt worden. Oho, das ja, war das eine. Verpasst. Ja, dann hat er die 3 Kilo eben nicht in 6 Monaten verloren, sondern in 6 Wochen. Ich habe Monate. Und das ist natürlich ein gravierender Unterschied und würde natürlich verstärkt diese Tumordiagnose forcieren. Ne? Das habe ich hier 8 Wochen geschrieben. Und das kommt nochmal vor. Das kommt nochmal vor. Und zwar die Knieschmerzen. Da haben Sie gesagt, seit 2 Monaten. Die hatte aber seit 2 Jahren. Und die Hämorrhoiden, die hat er schon seit 4 Jahren. Da waren aber 2 Monate. Vor 2 Monaten war die letzte Bandligatur. Ja, also das ist die Zeitspannen und Zeitangaben. Da sind sie offensichtlich ins Schlingern geraten. Ja? Mhm. Manchmal hängt es wirklich an einem Wort, ja, ob man sagt, seit dem so und so viel Lebensjahr, vor so und so vielen Jahren, mit so und so vielen Jahren. Das sind alles feine Unterschiede, wo man genau hinhören muss. Mhm. Und also er hat seit 4 Jahren Hämorrhoiden, die mehrfach operiert wurden, zuletzt vor 2 Monaten. Ja? Okay. Ja. Und das habe ich verpasst. Ja, und tatsächlich hat es, glaube ich, bei Ihnen jetzt dazu geführt, wegen dieser Gewichtsverlust, 3 Kilo in 6 Monaten ist ja nicht so wahnsinnig doll. Ja? Aber in 6 Wochen 3 Kilo ist ja schon ziemlich heftig. Mhm, genau. Na? Und ja, und was Sie der Oberärztin auch nicht erzählt haben, wann werden seine Schmerzen schlechter? Nicht bei Bewegung. Da haben Sie was Witziges gesagt. Ich nehme an, Sie haben ein deutsches Wort nicht verstanden. Ich habe gesagt, bei Stuhlgang. Stuhlgang heißt Verdauung. Ja. Wenn der aufs Klo geht, hat er Schmerzen. Und Sie haben gesagt, bei Bewegung oder wenn er was Schweres trägt. Ich habe erinnern so, Sie sich? Ja, das habe ich ganz genau. Das haben Sie gesagt. Ne? Also der Stuhlgang hat nichts mit Stühlen zu tun und nichts mit Bewegung. Sondern das ist eben auf die Kloschüssel gehen, ja? So. Mhm. Und da hat er halt mehr Schmerzen. Ja, und ich denke mal, auch das wieder eine sprachliche Falle. Woher kommt das Wort? Früher hatte man einen Nachtstuhl. Ja, mhm. Und wenn man den Nachtstuhl benutzt hat, dann hatte man einen Stuhlgang. Man ist zum Nachtstuhl gegangen und hat da sein Geschäft gemacht. Ja, so. Und deswegen heißt das, wenn man nicht irgendein obszönes Wort sagen will, heißt das halt, hatten Sie Verdauung oder hatten Sie Stuhlgang? Ja, und ja, ich denke mal, dass das wahrscheinlich daher kam, dieses Missverständnis. Welche Wörter können wir schreiben? Vor dem Sie können Verdauung sagen, Verdauung sagen und Stuhlgang. Können Sie auch sagen. Das ist eigentlich normal. Also, das war früher doch so. Ich sehe das noch vor mir. Die Schwestern, die früher mit einem Fieberthermometer kamen und mit so einer Eieruhr zum Puls messen, ja. Und die fragten, hatten dann ihre Fieberkurven dabei. Heute ist es ja alles digital. Ne? Also die hatten ihre Fieberkurve dabei und dann schrieben sie ein, was weiß ich, 36,9 und Puls 83 und dann eben Stuhlgang, ja, ne? Oder eben nein. Ja? Und also das sind die beiden Begriffe, die man so umgangssprachlich verwendet. Und wenn jemand jetzt überhaupt nicht darauf reagiert, also jemand, der vielleicht sehr schlicht vom Bildungsgrad ist oder so, oder auch, ja, dann fragt man, können Sie auf die Toilette gehen oder so? Ne? Das, ja, also, ne? Aber eigentlich Verdauung kennen die meisten, Verdauungsstuhlgang. Ne? Okay, gut. Ja. Mir ist aufgefallen, aber Sie haben es ja quasi angekündigt, ne? dass Sie viel aufgeschrieben haben, ein bisschen Probleme hatten, das zusammenzufassen. Die Befragung war ja super. Sie haben ja sehr konsequent gefragt. Sie waren sehr nett, sie waren sehr variantenreich. Sie haben nicht immer das Gleiche gefragt, sondern immer schön verschieden die Fragen formuliert. Und was eben auch super war, wenn ich Ihnen so ein bisschen zu viel Informationen gegeben habe, haben Sie die hinterher sortiert. Ja, genau. Ne? Das war klasse. Ne? Und ganz so flüssig und ganz so locker war es dann hinterher im Arztgespräch nicht. Mhm. Und eben diese Zeitgeschichten. Ne? Das ist so ein bisschen auffällig. Ist vielleicht sowas, was man sich nochmal klar machen muss, wie das von der deutschen Sprache ist. Ne? Mit 18 Jahren, seit 18 Jahren, vor 18 Jahren. Ne? Vor 18 Jahren heißt, ein Ereignis ist abgeschlossen. Mhm. Ne? So. Und seit 18 Jahren, dann hat es vor 18 Jahren angefangen, dauert bis heute. Und so diese Geschichten halt. Ne? So ein bisschen darauf achten. Ja. Gut. Ich hoffe, Herrn Schröder geht es bald wieder besser. Ja, wahrscheinlich wird er operiert werden. Und natürlich, ja, klar, wenn er ein Kolonkarzinom hat, geht man auch noch auf Metastasensuche. Ne? Mhm. Das ist logisch, klar. Gut. Ja,